die Zahlungsbilanzkrise im Euroraum und ihre Finanzierung. Außenhandelsdefizite können über lange Zeit fortdauern, beziehungsweise sind auch so lange unbedenklich, als sich jemand findet, der sie dauerhaft finanziert. Großbritannien und die USA zum Beispiel hatten über viele Jahrzehnte Nettozuflüsse aus Vermögensanlagen im Ausland. Diese konnten für die Finanzierung eines Defizits im Außenhandel verwendet werden, ohne dass deshalb die Auslandsverschuldung steigen musste. Umgekehrt hatte Deutschland über viele Jahrzehnte Nettoabflüsse, weil Ausländer mehr Vermögensanlagen, insbesondere Unternehmensbeteiligungen, in Deutschland hatten als umgekehrt. Für die Verzinsung dieser Kapitalanlagen wurde ein Teil der deutschen Handelsbilanzüberschüsse quasi verbraucht. Dazu kommen laufende Übertragungen aus internationalen Verpflichtungen, zum Beispiel Entwicklungshilfe, Beiträge an internationale Organisationen, Rentenzahlungen ins Ausland, Nettozahlungen an die Europäische Union. Diese Faktoren ergeben zusammen mit dem Saldo zwischen Sparen und Investieren die sogenannte Ressourcenbilanz einer Volkswirtschaft. In diesem Umfang wird Kapital exportiert bzw. muss importiert werden. Die USA haben seit vielen Jahrzehnten eine stark negative Ressourcenbilanz. Das heißt, sie häufen im Ausland Schulden an. Spiegelbild dieser steigenden Auslandsverschuldung ist, dass überall in der Welt die Dollarguthaben steigen. Besonders stark ist der Anstieg in China. Darin kommt der große Handelsbilanzüberschuss Chinas gegenüber den USA zum Ausdruck. Das ist grundsätzlich so lange kein Problem, als man in der Welt gerne Dollar hält. Dauerhaft fortsetzen lässt sich der Prozess aber nicht. Im Unterschied zu den USA hat der Euroraum traditionell eine positive Ressourcenbilanz von jährlich 1-2% des BIP. Diese verdeckt allerdings wachsende Ungleichgewichte innerhalb des Euroraums. Die beiden nach Deutschland größten Euro-Mitglieder Frankreich und Italien hatten vor der Währungsunion ebenfalls traditionell eine positive Ressourcenbilanz. Seit Mitte des letzten Jahrzehnts ist sie aber in beiden Ländern durchgehend negativ. Während die traditionell positive Ressourcenbilanz Deutschlands sich strukturell stark vergrößert hat. Leistungsbilanz und Ressourcenbilanz des Euroraums spiegeln nach außen eine Stabilität vor, die die dramatisch wachsenden Ungleichgewichte im Inneren nicht anzeigt. Das traditionelle Warnsignal bei Leistungsbilanzdefiziten oder negativen Ressourcenbilanzen einer Volkswirtschaft ist die Entwicklung der Devisenreserven der Nationalen Zentralbank. Soweit Importüberschüsse durch Kreditgeber oder Investoren aus dem Ausland finanziert werden, entsteht sowieso kein Problem. Der damit verbundene Kapitalimport bringt jene Devisen ins Land, mit denen die Importe bezahlt werden. Soweit man Importe in eigener Währung bezahlen kann, indem man sich die nötigen Devisen bei der Zentralbank besorgt, entsteht auch kein Problem. Werden die Devisenreserven allerdings knapp, so ergreift die Zentralbank Gegenmaßnahmen. Sie dämpft zum Beispiel durch eine striktere Geldpolitik die Binnennachfrage und damit auch die Importnachfrage. Ein höheres Zinsniveau kann auch dazu dienen, den Kapitalimport anzureizen. Eine Abwertung verteuert Importe und verbilligt Exporte und verringert so die Lücke in der Leistungsbilanz. In der Summe sind vielfältige und flexible Maßnahmekombinationen möglich. Diese Möglichkeiten zur Gegensteuerung gibt es im gemeinsamen Währungsraum nicht. Wechselkurse sind abgeschafft. Das Zinsniveau und die Kreditversorgung werden von der EZB einheitlich für den gesamten Währungsraum und damit für Überschuss- und Defizitländer gleichermaßen gesteuert. Aber scheinbar gibt es bei einer einheitlichen Währung ja auch nicht das gleiche Problem. Niemand hat sich in Deutschland in den 50er Jahren darüber Gedanken gemacht, wie man den Leistungsbilanzüberschuss des Ruhrgebietes mit dem Leistungsbilanzdefizit des Bayerischen Waldes verrechnen sollte. Das Problem existierte natürlich trotzdem. Aber die Bauern und Waldarbeiter im Bayerischen Wald konnten eben nur so viel Geld ausgeben, wie sie auch verdienten oder wie ihnen die örtliche Sparkasse an Kredit gab. Letzteres war nicht viel. Auch damals gab man armen Schluckern nicht gerne Kredit. Darum war die Region im Verhältnis zum Ruhrgebiet sehr arm. Ein wenig wurde diese Armut dadurch gemildert, dass der Staat dort im Bildungswesen, bei den Sozialausgaben oder im Straßenbau Leistungen erbrachte, die aus den Steuereinnahmen anderer Landesteile finanziert wurden. Grundsätzlich aber galt, nur jene Mark, die in den Bayerischen Wald floss, konnte dort auch ausgegeben werden. Das Gleiche gilt heute im Euroraum. Nur jener Euro, der tatsächlich nach Apulien oder zum Peloponnes fließt, kann dort auch ausgegeben werden. In den ersten Jahren der Währungsunion schien das überhaupt kein Problem zu sein. Die Märkte sprachen zunächst allen Mitgliedstaaten der Währungsunion eine ähnliche Bonität wie Deutschland zu. Staatliche Finanzierungsdefizite konnten so problemlos finanziert werden. Private Schuldner hatten es ebenfalls leicht. Die Banken galten als solvent. Die Zinsen waren niedrig. Für teure Autos und neue Häuser gab es genügend Geld, solange in der Gesamtwirtschaft der Kredit den Kredit nährte. Jeder Importvorgang, der tatsächlich stattfand, fand auch eine Finanzierung in Euro, sonst wäre er ja nicht zustande gekommen. Das änderte sich mit dem Beginn der Weltfinanzkrise 2007-2008. Banken und andere Investoren wurden mit ihren Geldanlagen und Kreditvergaben wählerischer. Es begannen nicht nur schleichend die Zinsen für Staatsanleihen in traditionellen Defizitländern des Euroraums nach oben zu gehen, es wurde offenbar auch schwieriger, den Kapitalimport für regionale Leistungsbilanzdefizite bereitzustellen. Das grundlegende Problem wird sehr anschaulich am nachfolgenden Gedankenexperiment.